Nummer 2 im Zug. Wir begrüßen alle zugestiegenen Fahrgäste im IC 329 über Mainz, Frankfurt, Nürnberg nach München Hauptbahnhof. Die planmäßige Ankunftszeit in München ist 14.28 Uhr. Unser Bordrestaurant befindet sich im vorderen Teil des Zuges zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.